Wir haben dazu ein Beispiel durchgerechnet und uns das Ergebnis vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bestätigen lassen. Frau A. besitzt eine Villa im Wert von 2,5 Millionen Euro, außerdem sonstiges Vermögen von 500.000 Euro, zusammen also 3 Millionen Euro. Davon wird der Freibetrag von 2 Millionen Euro abgezogen, sodass 1 Million Euro mit 10% versteuert werden. Also 100.000 Euro einmalige Abgabe. Der Clou ist jedoch, dass Frau A. diese Summe nicht sofort zahlen muss, sondern sie, ähnlich wie beim historischen Lastenausgleich, über 20 Jahre abzahlen kann. Das wären jedes Jahr also 5.000 Euro. Unmöglich? Enteignung? Wohl kaum. Wenn Frau A. ihr Geld auch nur halbwegs sinnvoll anlegt, kann sie diese 5.000 Euro jährlich problemlos aus dem Einkommen bezahlen, das sie mit ihrem Vermögen erzielt. Die Vermögensabgabe würde also nicht einmal das Vermögen selbst angreifen, sondern nur einen Teil seiner Erträge abschöpfen. Der Effekt allerdings wäre enorm. Denn auf diese Weise würden bis zu 310 Milliarden Euro in die Staatskasse gespült. Betroffen von einer solchen Abgabe wären ausschließlich Menschen, die zum Stichtag 1. Januar 2020 ein privates Nettovermögen von mehr als 2 Millionen Euro besaßen, sowie Unternehmen, die über ein Betriebsvermögen von mehr als 5 Millionen Euro verfügten. Das sind in Deutschland ungefähr 580.000 Betroffene. Die Linksfraktion ließ diesen Umverteilungsvorschlag vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie durchrechnen und prüfen. Diese Studie bestätigte nicht nur, dass die Rechnung aufgehen kann, sondern auch, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen verfassungskonform ist. Formal wäre diese einmalige Abgabe keine Vermögenssteuer, wie sie etwa die SPD und die Grünen fordern, aber ein Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit in Deutschland. Reform der Erbschaftssteuer? Zwischen 2002 und 2017 wurden in Deutschland jedes Jahr etwa 134 Milliarden Euro vererbt. Demnächst dürfte es nochmal erheblich mehr werden, weil in den nächsten Jahren ziemlich viele Großväter und Erbtanten aus der ersten relativ wohlhabenden Nachkriegsgeneration der Bundesrepublik sterben werden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass sie ungefähr 400 Milliarden Euro pro Jahr an ihre Nachkommen vererben. Wir erinnern uns. Je nach Höhe der Erbschaft weitgehend steuerfrei, während diejenigen, die ein solches Glück nicht haben, mit immer teureren Lebensmitteln, steigenden Mieten und Heizkosten oder den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Um das Wohlstandsversprechen wieder besser einzulösen und damit die Demokratie in Deutschland zu stärken, müssen wir die Schere zwischen Arm und Reich ein Stück schließen. Die Besteuerung großer Erbschaften wäre da ein Schritt in die richtige Richtung. Interessanterweise verbreitet sich diese Idee auch unter Menschen, die solche Vermögen besitzen und von einer Neuregelung betroffen wären. Mit Tax Me Now, also etwa Lasst mich endlich Steuern zahlen, gründete unter anderem die deutsch-österreichische BASF-Erbin Marlene Engelhorn 2021 eine Initiative, mit der ErbInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine höhere Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen fordern. In dem Verein organisieren sich Vermögende, die nicht nur medienwirksam Almosen verteilen wollen. Stattdessen wollen sie eine politische Verpflichtung, ihren gerechten Anteil zu leisten. Dafür sammeln sie Online-Unterschriften und machen, zusammen mit Initiativen wie dem Netzwerk Steuergerechtigkeit oder der Bürgerbewegung Finanzwende, in öffentlichen Aktionen auf ihre eigenen unfairen Privilegien aufmerksam. Und sie warnen andere Privilegierte vor den politischen Gefahren. Vermögensungleichheit, wie sie heute existiert, untergräbt die Demokratie und schadet der Gesellschaft, heißt es auf der Webseite von Tax Me Now. Dem ist nichts hinzuzufügen.